2015, am 20. September, wurde Luke Holland in Neukölln in der Ringbahnstraße, Ecke Walterstraße, vor einer Kneipe ermordet. Der Mörder war ein Nazi namens Rolf Zielenski und in dem darauffolgenden Gerichtsverfahren wurde alles Mögliche versucht, um zu unterschlagen, dass dieser Nazi aus Überzeugung und Gesinnung gehandelt hat, obwohl alles darauf hinweist, dass er es getan hat. Und was viele Menschen auch mit Schrecken erfüllt, ist die Tatsache, dass viele der Tatmomente in diesem Verbrechen ähnlich sind wie bereits 3 Jahre zuvor bei dem Mord an Burak Bektaş, dessen Fall angeblich nie aufgeklärt werden konnte. Viele Menschen sagen, dass wenn der Mord an Burak Bektaş aufgeklärt worden wäre, wenn die Polizei dort nicht den rassistischen und narzisstischen Hintergrund systematisch hätte versucht auszublenden, der Mord an Luke Holland gar nicht passiert werde, weil sich viele Menschen ziemlich sicher in der Einschätzung sind, dass es sich hier um ein und dieselbe Person handelt bei dem Mörder. Die Mutter von Luke Holland, Rita Holland, war so gebrochen über diesen gewaltsamen Tod ihres Sohnes, über den Mord an ihrem Sohn, dass sie sich vor einiger Zeit auch umgebracht hat und am selben Tag, wie der 5. Todestag war von Luke Holland, das war der 20. September 2020, in Manchester beigesetzt wurde. In Berlin haben sich mehrere Menschen versammelt am Tatort, um Luke Holland, seiner Mutter und all den anderen, die durch rassistische und Nazi-Gewalt in Berlin in den letzten Jahren gestorben sind, zu gedenken. Dabei waren auch Freunde und Leute, die den Prozess begleitet haben, gegen den Mörder Luke Hollands, die einige interessante Dinge dort zu sagen hatten. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort. Es war, da es keine Lautsprecheranlage gab, sehr schwere Akustik. Manchmal ist der Verkehrslärm im Hintergrund sehr laut zu hören. Wir haben versucht, das ein wenig zu bearbeiten und hoffen, dass ihr den Beitrag akustisch gut verstehen könnt. Berlin, hallo nach Manchester. Willkommen zu unserer Kundgebung zum Gedenken an Luke Holland. Wir erinnern uns an Luke Holland. Wir gedenken Luke Holland, der am 20. September 2015 von dem Nazi Rolf Zielenski in Berlin-Neukölln brutal ermordet wurde. Luke war damals 31 Jahre alt, ein junger britischer Anwalt und lebte in Berlin. Wir gedenken auch Rita Holland, die Mutter von Luke Holland, die sich letztes Jahr am 21. Oktober 2019 das Leben nahm, weil sie den Schmerz nicht länger ertragen konnte über den Verlust ihres Sohnes. Heute findet auch ihre Beerdigung statt in Manchester am Grab ihres Sohnes. Unsere tiefsten Grüße nach Manchester, zu Phil Holland und seine Familie und Freunde. Wir, die Burak-Initiative, haben diese Kundgebung in Solidarität und Unterstützung mit dem Bundestag Köln organisiert. Und als Burak-Initiative haben wir den Prozess gegen den Mörder Luke Holland begleitet. Phil Holland, der Vater von Luke Holland, hatte eine Grußbotschaft geschickt, die sowohl im englischen Original als auch in deutscher Übersetzung vorgelesen wurde. Wir spielen euch hier einen Ausschnitt aus der deutschen Übersetzung. Ich kann Berlin heute nicht besuchen, um an den Mord an meinem lieben Sohn zu gedenken. Der Grund ist, dass ich heute die Asche meiner geliebten Frau Rita, Lukes Mutter, mit zu Luke ins Grab lege. Sie hat sich das Leben genommen, um mit Luke zusammen zu sein. Diesmal sind sie dafür verantwortlich, mindestens 2 Menschen getötet und für unsere Familie und Freunde unendliches Elend verursacht zu haben. Ich kann die Voreingenommenheit der Gerichte immer noch nicht glauben, dass diesen Mörder nicht zu beschuldigen, nicht zu verurteilen, ein Neonazi zu sein, ein Rassist, der ein Hassverbrechen begangen hat. Nachdem ich von den Umständen, Zeugenaussagen und Kenntnissen erfahren habe, die die Polizei über Zinski hatte, finde ich es unvorstellbar, dass er bezüglich des Mordes von Burak Bektaş nicht vollständig untersucht wurde. Wenn die Polizei und der Staatsanwalt eine vollständig vorurteilsfreie Untersuchung des Mordes an Burak durchgeführt hätten, dann würde mein Sohn Luke noch am Leben sein. Die Familie Bektaş würde endlich wenigstens eine Gewissheit für einen Abschluss für den großen Verlust ihres Sohnes Burak finden können. Mein Beileid und meine tief empfundene Sympathie für Buraks Familie. Ich hoffe aufrichtig, dass die Unterstützung, die Bemühungen und der Druck und die Ausdauer der Initiative endlich eine umfassende Untersuchung des Mordes an Burak Bektaş erzwingen. Vielen Dank für die Unterstützung während des langen Mordprozesses im Fall meines Sohnes Luke. Herzliche Grüße, Philipp Holland. Es ist erstaunlich, wie es die Berliner Polizei und auch die Justiz schaffen, trotz der offensichtlichen Widersprüche In diesem und auch einigen anderen Mordverfahren und auch terroristischen Verfahren über narzisstische Anschläge im Berliner Stadtteil Neukölln, wie sie es immer wieder schaffen, nicht Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu werden. Und wir wollen im Folgenden mal einige Sprecherinnen und Sprecher hier zu Wort kommen lassen, die auf diese Widersprüche hinweisen. Als der Täter Rolf hier vor 5 Jahren festgenommen worden ist, hat man in seiner Wohnung Hitlerbüsten gesehen, man hat Waffen gefunden, man hat andere Devotionalien gefunden, die auf seine rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Gesinnung hingewiesen haben. Die hat er auch vorher schon öffentlich kundgetan, daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht. Und trotzdem ist es nie wirklich gelungen, dieses rechtsextremistische Gedankengut in das Tatmotiv mit einzubeziehen. Man könne aus einer vagen Sammelleidenschaft nicht auf seine politische Verfassung schließen. Wenn man sowas liest, dann kann es eigentlich einen nur schütteln und man will gar nicht daran denken, wie das erst in den Ohren von Phil und seiner Frau Rita geklungen haben muss. Die Behörden haben mir wieder ein Gesicht gezeigt, was sich auch schon seit vielen Jahren durch Neukölln und durch ganz Deutschland zieht, intransparent ermittelt wird, dass geschludert wird, dass auch wissentlich Fakten an Rechtsextreme weitergegeben werden, dass man sich trifft mit Rechtsextremistischen in Bars in Rudo, dass hier eine ganz enge Verknüpfung mit Verfassungsfeinden geführt wird und dass die ganzen Anschläge, die hier in Neukölln in den letzten 10 Jahren passiert sind, Hakenkreuze und Fadenkreuze an den Wänden, abgefackelte Autos, die mit nur viel Glück nicht zu weiteren Todesopfern geführt haben, aber auch weitere eingeschlagene Fensterscheiben in Buchhandlungen und natürlich nicht zuletzt der Mord an Luke Collins und an Burak Bektas. Wir setzen uns hier dafür ein, dass wir endlich eine transparente und unabhängige und vollumfängliche Aufklärung bekommen. Dafür müssen wir den Druck aber aus der Zivilgesellschaft aufrechterhalten. Wir können erstmal nicht erwarten, dass von den Behörden selbst irgendwas kommt. Deswegen freue ich mich, hier auch so viele Menschen zu sehen, die stellvertretend für alle diejenigen stehen, die sich Tag für Tag gegen den Rechtsextremismus hier in Neukölln einsetzen, die sich an die Seite der Opfer stellen, die Solidarität zeigen, die zeigen, dass Neukölln ein bunter, ein offener und ein friedlicher Bezirk sein kann. Und dafür fordern wir natürlich auch weiterhin, dass im Abgeordnetenhaus von Berlin einen Untersuchungsausschuss gibt, dass es unabhängige Ermittler gibt. Denn nichts anderes haben die Opfer der rechtsextremistischen Anschlagsserie hier in Neukölln verdient, nämlich transparente, unabhängige und vollumfängliche Aufklärung. Wir stehen hier heute, um auch zu zeigen, dass wir den Opfern beistehen, dass die Opfer nicht alleine sind, dass sie immer auf die Zivilgesellschaft zählen können und bedanke mich, dass hier so viele von euch erschienen sind. Dankeschön. Also wir möchten nochmal eine unvollständige Liste von Opfern rechter rassistischer Gewalt ihrer Gedenken und ihren Namen hier verlesen. Für Berlin. Ufuk Şahin, ermordet am 12. Mai 1989 im Märkischen Viertel Heinickendorf. Mahmut Azar, ermordet am 7. Januar 1990 in Dahlem. Klaus-Dieter Reichert, 11. Dezember 1990 in Lichtenberg. Mete Ekşit, 26. Oktober 1991 am Adenauerplatz in Charlottenburg. Nguyen Van Thu, 24. April 1992 in Marzahn. Günter Schwanicke, 29. August 1992 in Charlottenburg. Silvio Meyer, 21. November 1992 in Friedrichshain. Hans-Joachim Heidelberg, 24. Oktober 1993 in Schöneweide. Beate Fischer, 23. Juli 1994 in Reinickendorf. Jan Lenschak, 26. Juli 1994 in die Spree getrieben. Kurt Schneider, 6. Oktober 1999 in Lichtenberg. Dieter Eich, 25. Mai 2000 in Buch. Ingo Binsch, 6. November 2001 in Berlin. Attila Murat Aydın, 13. Juni 2003, bekannt auch als Graffiti-Künstler unter dem Namen Maxim, in Köpenick. Vien Tan Dung, 6. August 2008 in Marzahn. Yusuf L.A., 4. März 2012, war als Schlichter für das Bezirksamt Neukölln eingesetzt in Neukölln. Burak Bektas, 5. April 2012 in Neukölln. Luke Holland, 20. September 2015 in Neukölln. Jim Rees, 1. Februar 2016 in Berlin-Charlottenburg. Eugenio Botnari, ermordet am 20.09.2016 in Lichtenberg. Vielleicht eine Bitte an euch alle. Prof. Zelensky hat hier sehr aufgeregt, dass in diesem Café nicht Deutsch gesprochen worden. Ich bitte an euch, mit eurer Sprache, Muttersprache, egal welche Sprache, hier paar Wörter sagen. Wir sind vielfältig, wir sollen verschiedene Sprachen sprechen, jeder soll wissen, Berlin ist bunt. Ein britischer Freund Luke Hollands, der mit ihm zusammen in Berlin gearbeitet hat, war ebenfalls anwesend auf der Kundgebung und sagte einige wenige Worte in Englisch. My name is Gudjon. I'm a friend of Luke and I co-founded the company Luke. And I knew him for almost a year and in that short time came one of my closest friends, someone I could trust, someone with a fantastic sense of humor. And I still remember the day when I came to the office and my colleague told me to sit down and said that Luke is dead. I haven't really thought what I'm going to say today, but I just want to say that, you know, all these people who've been killed for speaking the wrong language or having the wrong color skin or whatever, everyone is loved and will be missed dearly. Zum Abschluss unseres Berichts vor dieser Gedenkkundgebung fasst eine Prozessbeobachterin des Prozesses von Luke Holland nochmal die wesentlichen Fragen in diesem Verfahren zusammen, die bisher unbeantwortet geblieben sind. Bin heute hier als Jüdin, Israelin und Deutsche und begrüße euch mit Shalom. Ich möchte euch möglichst allgemeinverständlich sagen, ich war während des Prozesses die ganze Zeit dabei und der Mörder saß auch im Gerichtssaal. Und es gibt viele, viele Indizien, dass Luke Holland, selig sein Andenken, in derselben Weise heimtückisch, feige, bei dunkler Nacht unerkannt ermordet worden ist, wie Burak 2 Jahre zuvor. Und alle, die im Prozess dabei waren und alle, die erfahren haben, dass Indizien, die verglichen hätten werden können, dass die doch seltsamerweise, obwohl bekannt war, dass der Prozess um Luke Holland anberaumt war, wegen Verjährung vernichtet wurden. So dass es nicht möglich scheint, ich glaube es ja gar nicht, dass es nicht möglich ist, dass es nicht möglich scheint, über die Ähnlichkeit und die Vergleichbarkeit hinaus auch mit Indizien den Mörder von Burak dingfest zu machen. Solange das nicht der Fall ist, habe ich hier nur einen Verdacht geäußert, weil ja, es ist schmerzlich, dass 2 junge Menschen umgebracht wurden und der zweite, nur weil im ersten Fall nicht konsequent und nicht richtig ermittelt worden ist.